1. Nach suchter ICH auf meinem Bett nach dem, den mein Ziel liert, doch obwohl ICH in suchter, konnte ICH in nicht finden. 2. Die Schall beschloss ICH aufzustehen und die Stadt zu durchqueren, so will die Markte als auch die Strassen, den zu suchen, den mein Ziel liert, jedoch fand ICH in auch dort nicht. 3. Die Wachter die in der Stadt patrouillierten, trafen me, und ICH fragte SIE, ob SIE den gesehen hatten, den mein Ziel liert. 4. Unmittelbar nach dem ICH an ihnen vorbeigegangen war, fand ICH endlich den mein Ziel liert, ICH hielt in festen Biebsichtigte, in nicht loszulassen, bever ICH in sicher in das Haus meiner Mutter und in das Zimmer dergenigen gebracht hat, die mich geboren hat. 5. ICH beschwor Juke, tochter Jerusalems, bei den Gesellen und den Hirschkuhen des Felds, weck die Lieb nicht auf und stort SIE nicht, bever SIE sich von selbst entfaltet. 6. Was ist das dort aus der Wüstorfstadt, glich rauch solen, Holt von Duft von Murray und Weyroch Soe von Allen Moglichen gewersen des Handlers. 7. Dies ist die sanfte Salemos, geben von sexig der tapfersten Manner Israels. 8. All dies Manner wären Kampfverfahren und Trugen Schwertstets griffbereiten der Haft, sich vor den Schrecken der Nacht zu schützen. 9. König Salomo hat sich einen praktischen Tragstuhl aus Zedenholz vom Libanon anfertigen lassen. 10. Dessen Solen wären aus Silber gefertigt, die Lane aus Golden der Sitz aus Purpersdorf, das in ihr war liebevoll mit Paul Stern ausgestattet, die von den Tochten Jerusalems angefertigt worden wären. 11. Kommt heraus, Tochter Zions, und betrachtet König Salomo. Wiren seinem Hochzeitstag und am Tag seiner Grosten Freud den Kranz tragt, den sein Mutter im aufgesetzt hat.